Kundgabe 6335. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.08.1955. Wirken des Satans, zweiter Teil. Was euch zum Schaden gereichet für eure Seele, das halte ich euch fern, so euer Wille gut ist und mir zugewandt. Wenn ein Vater sein Kind in einer Gefahr weiß, dann wird er ihm beistehen, dass es dieser Gefahr ausweicht oder es sorglich hindurchgeleiten. Denn der Vater liebt sein Kind. Und wenn euch Menschen eine Gefahr für die Seele droht, dann ist euer Vater im Himmel sicherlich der Erste, der euch beschützet, weil es in seiner Macht liegt und weil er euch liebt. Und so könnet ihr unbesorgt sein, solange ihr euch als meine Kinder fühlet, solange ihr in mir euren Vater sehet. Eure Seele aber erleidet Schaden, wenn sie von meinem Gegner angerührt wird, denn sein Griff ist hart und rücksichtslos, und er zerbricht, was ihm in die Hände fällt. Ich fälle ein vernichtendes Urteil über ihn, doch nur, um euch zu warnen, weil ihr sonst zu sorglos euch in seine Nähe wagtet und dann euch kaum erheben könntet, wenn ihr nicht mich um Hilfe anrufet. Ihr sollet wachsam sein, denn der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und suchet euch zu verschlingen. Machet euch kein freundliches Bild von ihm, denn dann wird eure Vorsicht geringer. Und dann ist alles möglich, auch, dass er von euch Besitz ergreifet. Es stehen jedoch Engel um euch zum Schutze bereit, wenn euer ganzer Wille mir gilt, wenn die Liebe zu mir euer ganzes Herz erfüllt. Und diese werden eine Schranke aufrichten, die mein Gegner nicht übersteigen kann. Denn sie besteht aus Lichtwesen, die durch ihr Licht allein schon den Gegner abdrängen, der das Licht flieht. Denn diese sind meine Kinder, die wie ihr einst seinem Einfluss ausgesetzt waren und sein Wirken kennen und die euch beistehen, dass ihr zum Vater findet, die euch daher auch schützen können, weil sie um seine List wissen und sich zwischen euch und ihn stellen. Nur eines müsstet ihr selbst tun, ihn verabscheuen, weil er nur Hass und Sünde ist. Die geistige Bindung mit mir hat er von seiner Seite aus gänzlich gelöst, also muss er zu meinem Gegenpol geworden sein, denn er hat alles in sich verkehrt, was aus mir in Licht und Kraft hervorgegangen ist. Er ist so abgrundtief von mir entfernt, dass er sich selbst gestaltet hat zu einem Unwesen, das voller Trotz und böser Gedanken fähig ist, euch alles anzutun, was euch hindert, dass ihr selig werdet. Denn er will euer Verderben. Er will euch nicht nur besitzen, sondern vernichten. Denn er ist urböse seit seinem Abfall von mir. Er ist mein Gegenpol und kann darum nichts Gutes an sich haben, ansonsten ich im gleichen Maße Schlechtes an mir hätte. Doch so wie ich das vollkommenste Wesen bin, ist er die Unvollkommenheit selbst. Und das bedeutet auch, dass er schlecht denken und handeln wird, solange er noch wirkt und wirken kann, solange er noch Anhang besitzt. Eben weil er sich noch kraftvoll wähnet durch seinen Anhang, darum wandelt er nicht sein Denken und seinen Willen. Und ich kenne die Gefahr, in der ihr schwebt, wenn ihr nur die geringste Annäherung an euch ihm erlaubt dadurch, dass ihr ihm Mitleid entgegenbringt. Er erwidert dieses Mitleid nicht mit Liebe. Er empfindet auch kein Mitleid mit eurer Seele, die er verderben will. Ihr kennet nicht seinen Hass und seine Bosheit, die ihr selbst voller Liebe seid. Ich aber weiß um die Gefahr und schütze euch, denn meine Liebe gilt euch, die er mit hinab in die Tiefe gerissen hat. Meine Liebe gilt auch ihm, wenn er zurückgefunden und sich ergeben haben wird. Doch bis dahin ist er mein Gegner, vor dem ich euch warne, denn sein Wille ist schlecht und er sinnet nur auf eure Vernichtung. Darum lasset euch nicht betören, seid wachsam, auf dass ihr ihn auch unter der Tarnung erkennet. Amen.